niemand uns das gestern. Wir tragen keine Schuld. Mit eurer Betroffenheit, Neurose, strapaziert ihr nur unsere Geduld. Stolpersteine auf dem Weg zur Wahrheit, als der Bild der Geschichte sich auf den Weg der Sünde zu verirren. Doch ein freier Geist wird sich niemals beugen, und einst da kommt der Tag, die Wahrheit wird zur Freiheit führen. Kommt der Tag, die Wahrheit wird zur Freiheit.